Kapitel 2, Übung A22. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Man spricht das E lang. Nehmen. Leben. Geben. Gehen. Sehen. Paket. Empfehlen. Tee. Kaffee. Beeren. Jeder. Man spricht das E kurz. Kennen. Rechnen. Essen. Lernen. Rechnung. Restaurant. Geld. Adresse. In der Alltagssprache spricht man das unbetonte E in Endsilben oft gar nicht. Schreiben. Spielen. Laufen. Kaufen. Bleiben. Trinken. Tasse. Kunde. Meine Adresse. Wir können nichts kaufen. Wir haben kein Geld. Ich lebe in Wien und gehe jeden Tag ins Restaurant. Ich gebe dir meine Adresse.